Amor auf der Menschheit Schädel hockt, wie er dreist auf diesem Thron frohlockt, lässt er Seifenblasen rund entstehen, die im Blau zu fernen Welten wehen. Schimmernd schwebt die Kugel hoch im Raum, birst, versprüht ihr Seelchen, goldner Traum. Und ich hör den Schädel seufzend flehen, lass dies wüste Spiel zu Ende gehen, was du so vergeudest nur zum Scherz. Monstrum ist mein Hirn, mein Blut, mein Herz.